War es eine Verschwörung vom Staat? Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Misstrauen gegenüber den deutschen Medien. Hierzu gab es eine Studie von der IG Metall nahen, also der Gewerkschaft nahen Otto Brenner Stiftung, zum Thema der Berichterstattung zur Flüchtlingskrise 2015 in überregionalen und regionalen Medien in Deutschland. Hierbei wurden dann als überregionale Medien zur Studie folgende Medien ausgewählt. Das waren dann die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Welt und die Bild-Zeitung. Ferner dann auch noch einige andere Texte bzw. Berichte aus der regionalen Presse. Also es wurde bestätigt, dass die Methodik und die Berichterstattung der Presse in diesem Zeitraum nicht optimal und objektiv war. Das, was in der Studie festgestellt worden ist, nach Analyse von mehreren tausend Texten dieser Medien, sowohl der überregionalen als auch der regionalen, ist, dass einfach sich zu sehr darauf konzentriert wurde, das wiederzugeben, was zum Thema geäußert worden ist von der Politik des Landes oder von der Politik und den regierungsnahen Personen oder zur Regierung selbst gehörenden Personen der deutschen Politik, ohne dass allzu große Vielfalt tatsächlich mit berücksichtigt worden sei. Das heißt, Personen, die direkt aus der Bevölkerung betroffen waren, von der Flüchtlingskrise bzw. in dem Bereich tätig gewesen sind oder auch Gegner waren der Aufnahme, sind überhaupt nicht in der Berichterstattung oder sehr wenig in der Berichterstattung berücksichtigt worden. Laut dem Studienleiter Michael Haller wurde die ziemlich objektiv gemacht, aber trotzdem wurde von vielen Medien diese Studie schon irgendwie als Medienbashing wahrgenommen. Es wurde auch behauptet, dass die Berichterstattung nach den Ereignissen in Köln in der Silvesternacht geändert wurde. Das bedeutet, dass sich nach der Silvesternacht in Köln, nach den Ereignissen vor Ort am Kölner Hauptbahnhof, die Medien eher in der Berichterstattung dahingehend ihre Berichterstattung änderten, dass sie kritischer mit dem Thema Flüchtlinge und ihrer Aufnahme beschäftigten. Das heißt, es gab dann plötzlich zum Teil in den Medien eine 180-Grad-Wendung. Ja, ich finde es interessant, dass vieles, was von mir und von meinen Bekannten schon gespürt wurde, wird jetzt in einer Studie auch bestätigt. Ich finde es sehr positiv, dass diese Kritik so offizielle Form hat. Lustig finde ich, dass tatsächlich, auch wenn sozusagen zum Fazit der Studie, die Studie selbst wiedergibt, dass es tatsächlich das Problem einer einseitigen Berichterstattung gegeben hat, in der Zusammenfassung selbst das Forschungsteam versucht, davon Abstand zu nehmen, eine Position einzunehmen, die Medien an sich zu kritisieren. Das bedeutet, obwohl es tatsächlich eine Tendenz gab der einseitigen Berichterstattung, laut Studie selbst, will man jetzt nicht als Medienkritiker gelten. Das zum einen. Zum anderen fällt auch auf, dass nicht nur die Medien mit einer großen Reichweite, sondern auch die regionalen Medien vom gleichen Phänomen betroffen waren. Da gibt es keinen Unterschied. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Analyse der Gründe von diesem Phänomen. Warum haben die Medien ihre Objektivität teilweise verloren? War es eine Verschwörung vom Staat oder war es vielleicht emotionale Reaktionen vieler Journalisten oder Redaktionen auf die Flüchtlingskrise? Die Studie selbst vermutet weniger, dass es einen Auftrag des Staates gegeben hat, im Sinne von berichtet nur Gutes, sondern dass es bereits, dass die Berichterstattenden eher schon geneigt waren, aufgrund ihrer Weltsicht und Wahrnehmung des Phänomens so zu berichten, wie tatsächlich dann letztlich berichtet worden ist. Das heißt, aus eigenem Antrieb, so die Studie. Hierbei ist auch noch zu bedenken, das ist auch ein wichtiger Kritikpunkt, den wir auch schon im Vorfeld besprochen haben oder erwähnt haben, es wurde sich zu sehr darauf konzentriert, das wiederzugeben, was die politische Elite, hierbei insbesondere die Regierungen, zum Thema äußerten. Heißt das nicht, dass das irgendwie so ein glücklicher Zufall für die Regierung war, sodass sich ihre Politik und die politischen Überzeugungen von vielen Journalisten übereinstimmt haben und dadurch ist so eine Synergie entstanden ist? Sicherlich. Das heißt also, beide haben sich sowohl die Regierenden, also nicht die Politik allgemein, sondern insbesondere die Regierenden tatsächlich und die Berichterstattenden haben sich dann sozusagen selbst gegenseitig bestärkt in dieser Tendenz, eine bestimmte Berichterstattung zu erstellen. Das ist wohl der Kernpunkt, die Kernaussage dieser Studie. Das bedeutet, dass dann letztlich, das ist auch so ein Kritikpunkt, die Bevölkerung im weitesten Sinne, abgesehen von diesem engen Kreis der Politik, komplett in der Berichterstattung außer Acht gefallen ist und tatsächlich dann auch eine journalistische Neutralität vielleicht auch nicht mehr gegeben war. Also heißt das, dass viele Journalisten einfach in die Aktivisten verwandelt sind? Ja, das ist die Frage. Haben dann die Journalisten die Rolle von Aktivisten übernommen oder einfach von Replikatoren einer Political Correctness, die im Lande oder zumindest in ihren Kreisen vorherrschte? Hast du selbst diese Veränderung der Berichterstattung nach der Kölner Nacht gespürt? Oder vielleicht kennst du einige Leute, die ihre Meinung geändert haben? Ich habe zumindest gespürt, dass man in der Berichterstattung nach den Ereignissen in Köln zumindest verstärkt auch kritische Stimmen zur Thematik der Flüchtlinge zuließ. Das heißt also, das Spektrum der Meinungen wurde pluraler. Was ich sagen will, ist, ich habe leider bei den audiovisuellen Medien keine große Veränderung gesehen, wie bei Printmedien, wie diese Studie bestätigt oder behauptet. Weil ich sehe, dass zum Beispiel bei der Internetabteilung von ARD und ZDF, das Netzwerk Funk, da wird diese Subjektivität weitergeführt und wir sehen auch bei neuen Projekten von Funk, wie zum Beispiel Deutschland 3000, dass diese politische Agenda, so linksorientierte Agenda, weitergeführt wird und die Kritik wird in keiner Weise berücksichtigt. Ja, man muss natürlich dann auch sehen, ob es vielleicht Einzelfälle sind oder ob es wirklich dann auch das Gros der Medien aus den verschiedensten Medienbereichen oder Medienkonzepten darstellt. Ich gehe davon aus, eher jetzt zum Beispiel im Bereich Rundfunk und Fernsehen zum Beispiel, dass jetzt in Bezug auch auf das Thema Flüchtlinge und allgemein Einwanderung und Integration meiner Wahrnehmung nach diese beiden Medienbereiche pluraler geworden sind, auch die öffentlich-rechtlichen. Ja, zum Beispiel, kannst du ein paar Beispiele zeigen? Ja, in Talkrunden, ob es Politsendungen sind wie Illner oder Maischberger oder derartiges, gibt es jetzt, wird das stärker thematisiert und es werden auch Stimmen zugelassen, die dem Phänomen gegenüber skeptischer gegenüberstehen. Und es ist auch so, dass das sicherlich dann auch verstärkt werden wird durch eine Kehrtwende in der Bundespolitik. Merkel steht auch dem Phänomen jetzt kritischer gegenüber als zum Zeitpunkt der Grenzöffnung und auch im Kontext der neuen Situation, die sich über die Einwanderung über Mittelmeerrouten nach Malta und Italien, nach Europa sich abzeichnet, ist ja bereits ja auch schon vom Bundesinnenminister de Maizière direkt Kritik geäußert worden. Das heißt also, die Politik ist jetzt nicht mehr einseitig in Bezug auf die Wahrnehmung des Phänomens Migration und Flüchtlinge. Und das wird sicherlich dann auch Auswirkungen haben und hat Auswirkungen auf die Berichterstattung der Medien. Aber ist das nicht ein internationales Phänomen? Das sehen wir zum Beispiel auch ganz stark momentan in Amerika, dass die sogenannten Mainstream- oder Leitmedien auch das Vertrauen der Bevölkerung verlieren. Und dann gleichzeitig durch den technischen Progress entstehen jetzt neue Medien, die nur im Internet abrufbar sind. Und auch auf YouTube gibt es ganz viele Kanäle, die als wirklich wichtige audiovisuelle Medien eine Rolle spielen. In Amerika ist das zum Beispiel Infowars, abgesehen davon, welche politische Agenda sie durchsetzen. ist das ein sehr einflussvolles Medium. Und in Deutschland sehen wir das auch. Zum Beispiel ein konservatives Medium wie Junge Freiheit produziert jetzt schon Dokumentationen auf dem qualitativen Niveau vom ARD oder ZDF. Das hat schon auf YouTube fast 150.000 Abrufe. Ja gut, sicherlich, es wird vielfältiger werden durch die neuen Kanäle, die die Möglichkeit anbieten, auch jetzt außerhalb der etablierten Konzepte tatsächlich dann auch Meinungen zu äußern. Das heißt, ja, es wird vielfältiger, das heißt, es wird schwieriger dann auch für bereits etablierte Medien so eine Art Hoheit aufrechtzuerhalten über die öffentliche Meinung oder über die Berichterstattung. Das ist sicher der Fall, ja, das ist unbestreitbar. Und was denkt ihr? Findet ihr die deutsche Berichterstattung heutzutage und früher 2015 objektiv? Oder denkt ihr, dass diese Studie die falschen Resultate erbracht hat? Schreibt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert den Kanal und drückt auf das Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen. Danke und ciao. Danke und ciao.